die Angst wegen Begünstigung benannt zu werden, war stärker als die Sorge, ihre Mutter möchte unter diesen Umständen für immer in der Zuchthausmauer verschwinden. Ja, das konnte ich mir sowieso nicht vorstellen. Schon wieso? Sie haben es so vorgestellt, dass ihre Mutter an einem Mord beteiligt war. Und das weiß nun also jedes Kind, dass man also für Mord mit lebenslangem Zuchthaus, mit lebenslangem Entzug der Freiheit bestraft wird. Das ist also etwas, was Sie also schon in der Schule gelernt haben und was Ihnen also geläufig ist, wahrscheinlich aus den vielen Illustrierten auch, die Sie lesen. Also, da verstehe ich nicht recht, wie Sie also die Gefahr einer kleinen, möglicherweise einer kleinen Strafe wegen Begünstigung lieber also wie sie die, um die zu vermeiden, lieber ihre Mutter für immer in das Zuchthaus bringen wollen. Ja, Sie haben vergessen, dass mir ja die Polizeibeamten gesagt haben, ich würde keineswegs meine Mutter belasten, sondern nur als Herwache. Naja, also das werden wir mal nachprüfen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das die Polizeibeamten jemals gesagt haben. Das wäre unverantwortlich und man könnte sogar sagen, dumm. Es wurde ja nochmal bekräftigt im Dezember von Herrn Staatsanwalt Rüth. Also, darüber werden wir dann uns später auch noch unterhalten. Nun sagten Sie weiter, Fräulein Rossi, dass also die Fahrt mit dem neuen VW von Ihrer Mutter und Herrn Fehrbach gemeinsam angetreten worden sei. Woher wussten Sie denn das? Ich wusste, dass meine Mutter an diesem grünen Donnerstag, als sie in München war, und das hat sie mir in Bonn erzählt damals, dass sie gleichzeitig den neuen VW abgeholt hat hier und ihn einfahren musste, weil ja geplant war, dass man nach Spanien fuhr. Und dieses Einfahren sollte noch in Deutschland geschehen, damit der erste Kundendienst hier gemacht werden konnte. Na ja, das ist die Version, die wir immer gehört haben, ja? Und? Und daher wusste ich, dass der neue VW hier in München war, den sie hier abholte. Na ja, aber warum erklärten Sie da, dass Herr Fehrbach dabei gewesen ist? Das musste in meine Geschichte passen. Es musste in Ihre Geschichte passen. Und schließlich musste es wohl auch in Ihre Geschichte passen, Fräulein Fossi, dass Sie sowohl bei der Polizei wie beim Ermittlungsrichter erklärt haben, Fehrbach habe Ihrer Mutter angedroht, er werde Sie und auch Sie selbst erschießen oder Ihnen etwas antun, wenn Ihre Mutter den Vorfall in Töcking erzähle. Ja, das habe ich gesagt. Das haben Sie gesagt. Nicht da. Zweimal steht es da. Sowohl im Ermittlungsrichter, im Polizeiprotokoll als auch im Gerichtsprotokoll. Wie kommen Sie jetzt auf diese Darstellung? Ich kann mir vorstellen, dass... Wieso, warum? Mein Gott, das ist... Kann ich mir einfach vorstellen, dass es so sein wird. Sie haben immer wieder erklärt, dass Sie sich in einem großen Zustand der Konfusheit befunden hätten, dass Sie damals nicht mehr genau gewusst hätten, was Sie tun. Wenn man sich in einem solchen Zustand befindet, dann glaube ich nicht, dass es möglich ist, solche Details hinzuzuerfinden. Ich habe sie nicht in dem Moment erfunden, als ich es erzählte. Ja, wann haben Sie denn das dann erfunden? Oder wann haben Sie denn zum ersten Mal gedacht, Sie wussten doch überhaupt gar nicht, dass Sie zur Polizei, das sei doch erst am Tag vorher, sei das erst ja beschlossen Nein. worden. Beschlossen schon, aber vorher war lange die Geschichte fertig. Bitte? Die war ja lange vorher schon fertig. Die Geschichte war lange vorher. Die Geschichte zwischen Nils von der Heide und mir. Die Geschichte war lange vorher fertig. War, hat ja Nils von der Heide gesagt, also wenn du dann einmal zur Polizei gehst oder wenn mal die Geschichte vor Gericht kommt, dann musst du auch sagen, damit es glaubwürdiger klingt, Fehrbach habe ihrer Mutter angedroht, er werde sie und die Tochter gleich dazu erschießen, wenn sie was sage. Nein, das glaube ich nicht, dass Nils von der Heide mir das gesagt hat. Das glauben Sie nicht, dass Nils von der Heide das gesagt hat. Aber haben Sie das von sich aus selbst dazu erfunden? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das zustande gekommen ist. Sie können sich nicht mehr erinnern, wie das zustande gekommen ist. Ja, und nun kommt noch dieses reizende Detail mit dem blauen Brief, von dem Ihre Mutter gesagt hat, Sie sollen ihn auch essen, während Herodatus da war, damit das Hauptbeweismittel verschwunden ist. Wie verhält es sich denn damit? Das Aufessen wurde mir von den Polizeibeamten gesagt. Die sagten zu mir, stimmt das, dass Sie den Brief haben aufessen sollen? Bei der Vernehmung da. Wer waren die Polizeibeamten? Herr Wiesbeck, Herr Eckhardt und Herr Schillinger. Die sollen also gesagt haben, was haben die gesagt? Ja, die haben mir die ganze Geschichte vorher erzählt. Dazu gehörte auch, dass ich diesen blauen Brief, das stimmte, dass ich den blauen Brief hätte aufessen sollen. Ob es stimmt, dass Sie diesen blauen Brief hätten aufessen wollen? Ja. Und das war mir damals neu. Sie wollten ihn ja doch nicht aufessen. Ja, das war mir damals neu, sagte ich. Ja, das stimmt schon. Ich wollte nicht aufessen. Das war mir neu. Das war neu. Stimmt schon, Sie sagten, ich wollte ihn nicht aufessen. Und dann hat es in der polizeilichen Niederschrift und in der richterlichen Niederschrift wieder seinen Niederschlag gefunden, wollte ich sagen. Das ist völlig nicht. Das war ganz neu. Hat Ihre Mutter nun einmal gesagt, sie soll den blauen Brief aufessen oder nicht? Das hat sie mir nie gesagt. Hat sie nicht gesagt. Und nun sagen Sie, das sei also bloß durch eine Fragerei der Polizei hereingekommen. Genau. Ja. Warum haben Sie dann dieses Detail auch bei der richterlichen Einvernahme wiedergegeben? Weil es lustig war. Also ich muss schon, eigenartig, nicht? Eine derartige Vernehmung, bei der es um die Freiheit eines Menschen für immer und ewig geht, lustige Dinge zu erfinden. Es war doch recht eigenartig. Sie sagten mir selbst zuerst zu dieser eigenartigen Geschichte von dem Aufessen des Briefes. Das ist doch eigenartig, absolut. Ja, sicherlich. Naja, also, das kommt vor, komisch, aber ja. Die ganze Situation war doch nicht dazu angetan, um da kleine Witzchen zu machen und komische Dinge zu erzählen. Nein. In einer Vernehmung, in der Sie behaupten, Ihre Mutter hätte Ihnen einen Mord eingestanden. Das passt doch alles nicht zusammen. Das passt alles nicht zusammen. Nein. Sie sagten dann sogar, als bei einer Vernehmung die Sprache darauf kam, wie denn eigentlich Herr Vogel und Frau Meier ist ja nicht hineingekommen, aber Herr Vogel, in das verschlossene Haus hineinkommen sei und sie von der Polizei, von Herrn Rodatus erfuhren, dass diese Verandatüre nicht geschlossen war, sondern durch diesen Schwenkheber geöffnet werden konnte, da hätten sie sich beide bedeutungsvoll angeschaut. Ist das auch wieder so eine komische Ausschmückung? Das passt in meine Geschichte. Das passt in Ihre Geschichte. Wenn sie mir das erzählt hat und wenn dann das so die Rede drauf kommt, dann müssen wir uns doch irgendwie angucken. Das ist doch chronologisch. Richtig? Ja, also ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Also, auf der einen Seite sagen Sie, Sie wären völlig verwirrt gewesen, hätten unter dem Druck von Herrn Nils von der Heide und weiß Gott welche andere Personen nun einfach da etwas gestammelt, was nicht gestimmt ist. Und auf der anderen Seite machen Sie uns sehr klare Angaben, dass Sie Ihre Geschichte da mit Details ausgeschmückt haben, weil die besonders komisch seien und weil die besonders wirkungsvoll offenbar seien und so. Das hatte ich mir aber vor, es war schon vorher aufgefallen. Das ist doch ein Widerspruch. Natürlich ist es ein Widerspruch, aber ich war an diesem Tag, wie gesagt, durcheinander, hatte die Geschichte zigmal gehört, die kannte ich in- und auswendig. Ja, Sie haben aber doch nie gehört, Fräulein Kossi, dass sich Ihre Mutter und Sie bei dieser Vernehmung vom Rodatus und der an dieser Stelle bedeutungsvoll angeschaut haben. Das hat Ihnen doch wohl der Herr Nils von der Heide nicht gesagt. Nein, das stammt wieder von mir. Das stammt jetzt nur wieder von Ihnen. Also mit anderen Worten, das stammt nicht alles. Nicht alles von Nils von der Heide, das habe ich auch nie gesagt. Ich habe gesagt, das haben wir beide uns zusammengelegt. Ja. Nun diente auch dieses Detail dazu, die Wahrhaftigkeit ihrer seinerzeitigen Darstellung besonders glaubhaft zu machen. Denn tatsächlich war es ja so, dass von der verschlossenen Verandatüre zunächst niemand wusste und wie diese geöffnet werden konnte. Also das passt ja alles ganz schön zu der Sache. Sind Sie nun, woher wussten Sie das nun? Dass die Verandertür offen war? Das wussten Sie von der polizeilichen Vernehmung. Aber woher, wie kommen Sie dann dazu, zu behaupten, dass Sie sich dabei bedeutungsvoll angeschaut hat? Ja, wenn ich doch das angeblich von meiner Mutter erfahren habe und dann kommt eine polizeiliche Vernehmung, wir erfahren beide zur gleichen Zeit angeblich, dass da die Verandertür offen war und da guckt man sich doch dann in dem Fall, wenn es so vorher... Also mit anderen Worten, Sie waren sich bei beiden Vernehmungen ganz klar, also... Sie hatten also war ganz klar bei Sinnen insofern, als Sie wussten, was ich jetzt sage, ist falsch. Bei der Vernehmung war ich mir nicht klar. Bei der polizeilichen vom 8. November. Da waren Sie sich nicht klar. Und bei der Vernehmung vor dem Richter? Auch nicht. An diesem Tag war ich mir nicht Sie klar. Sie sagten aber, dass Sie sich da Gedanken gemacht haben, wenn ich das jetzt sage. Aber nicht in dem Moment. Wir haben uns hier bedeutungsvoll angeschaut, dann passt es besonders gut in meine Geschichte. Aber nicht in dem Moment dachte ich mir das. Dann weiß ich nicht, wie es reingekommen ist. Warum Sie das überhaupt gesagt haben. Ja, viele Einzelheiten machen die Sache glaubwürdiger. Wenn Sie also den Gedanken hatten, ich muss viele Einzelheiten erfinden, um die Sache glaubwürdiger darzustellen, dann können Sie nicht konfus gewesen sein. Aber das dachte ich mir ja bereits vorher. Dann schließt es das wieder aus. Das dachte ich mir ja bereits eine Woche oder zwei Wochen, wie wir das machen. Möglichst viele Einzelheiten machen die Geschichte glaubwürdig. Und dann hatte ich eine fertige Geschichte im Kopf. Mit den kleinen Einzelheiten, mit diesen Wichtigkeiten. Warum haben Sie denn bei Ihrer richterlichen Einvernahme verschiedene Dinge, die Sie bei der polizeilichen Einvernahme am Vormittag gemacht haben, abgeändert und berichtigt? Der Amtsgericht hat Sie lassen es Punkt für Punkt durch. Ich sage, können Sie Einzelheiten dazu sagen? Dann sage ich, ja, ich weiß nicht. Also bitte, kann es Moment, Frau Kossi, ich halte Ihnen nochmals vor, können Sie, der Zeuge wird hier erscheinen, und können Sie wirklich behaupten, dass der Zeuge Ihnen schon von Anfang an, bevor Sie überhaupt noch zu Worte kamen, Ihnen das Protokoll der Polizei Wort für Wort vorlas? Nein, vorher hat er natürlich seinen Absatz da gemacht, oben, was alles hinzu. Ja, ja, das ist etwas anderes, natürlich. Aber ich meine, hat er Sie nicht zuerst erzählen lassen? Hat er nicht gesagt, so, jetzt erzählen Sie mal mir die Geschichte, wie es gewesen ist? Nein, das kann ich mich nicht erinnern. Na, dann können Sie das Protokoll nochmals verlieren. Na schön. Wir werden ja dann Herrn Amtsrichter dazu. Außerdem war mein Vater anwesend. Ja. Und auch der Umstand erscheint mir nicht ganz unbedeutend. Wenn Ihr Herr Vater anwesend war, dann möchte man doch annehmen, dass Sie sich zu einer doppelt gewissenhaften Aussage verpflichtet fühlen. Warum? Ja, warum? Schließlich und endlich ist ja Ihr Vater Ihr gesetzlicher Vertreter und in Gegenwart Ihres Vaters so eine Behauptung aufzustellen, so eine Lüge aufzustellen, ist ja noch viel schlimmer, als wenn bloß ein Polizeibeamter dabei ist. An dem Tag war mir alles wurscht. Da war alles wurscht. Sie sagten dann also bereits wenige Tage, zwei, drei Tage später, ist Ihnen zum Bewusstsein gekommen. Ein Tag später. Bitte? Ein Tag später ist mir zum Bewusstsein gekommen. Ist es zum Bewusstsein gekommen und haben Sie dann sofort Herrn Kückelmann es erklärt, dass Sie die Unwahrheit gesagt haben? Ich habe es erstmal meinem Vater erklärt. Sofort. Als Ersten. Und Herrn Kückelmann, wann haben Sie es dem erklärt? Das hat er meinem Vater erklärt. Dass ich da also diese Aussage gemacht habe. Ich weiß nicht, inwiefern mein Vater Herrn Dr. Kückelmann dann aufgeklärt hat. Ich weiß nur, dass dann mein Vater veranlasst hat, und auch ich, dass ich nicht weiter mehr durch die Polizei, die ja immer gekommen ist. Ihr Vater hat, wir können seine polizeiliche Aussage verwerten, weil er vom Ermittlungsrichter vernommen worden ist, kein Wort davon gesagt, dass sie ihm später gegenüber das Geständnis wiederholen. Ja, wann war er vom Ermittlungsrichter? Er war an demselben Tag beim Amtsgericht Grazili, ne? Ja, aber wenn Sie sind, ich nehme an, dass Herr Kossi, den wir

Sie haben das immer behauptet, in einer Aussage haben Sie doch gesagt, dass Sie das wissen, und zwar vom Dr. Braun. Ja, was darüber? Da habe ich mal eine Aussage gemacht. Am 3.11. Das stimmt auch. Das kann mich daran erinnern, dass ich diese Aussage gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, warum ich die Aussage damals gemacht habe. War sie richtig oder falsch? War falsch. Weil bestimmt, wenn Dr. Braun eine Waffe verloren hätte, hätte er einen riesen Geschrei gemacht. Warum haben Sie denn dann also diese Geschichte? Ja, ich dachte, dass die Polizei dann eventuell mal in der Richtung ihre Ermittlungen anstellt. Das wäre immerhin eine Möglichkeit gewesen, ne? Herr Dr. Und warum sollte die Polizei irregeführt werden? Nicht irregeführt, nein. Ich wollte. Warum sollte die Polizei irregeführt werden? Sie überzeugt waren? Ich war nicht ganz überzeugt. Ich dachte, es wäre möglich. Es wäre durchaus möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen, dass Ihre Mutter und Herr Fehrbach sowas unternommen hätten. Nein, es wäre möglich gewesen, dass Dr. Braun eine Waffe verloren hat. Sicher, sowas ist möglich, natürlich. Aber dann verstehe ich nicht, warum Sie sowas gesagt haben. Sie hätten das erfunden, um die Polizei auf eine falsche Spur zu lenken. Nein, ich habe gesagt, das ist nicht auf eine falsche Spur, sondern... So habe ich es eben verstanden. Nein, ich habe gesagt, dass die Polizei auch mal in einer anderen Richtung forscht. Nicht immer nur in einer. Ja. Wissen Sie was drüber, ganz abgesehen von den Protokollen, frage ich jetzt, wissen Sie etwas darüber, ob der Wagen an Fehrbach verkauft worden ist, der alte Wagen? Ja, der ist verkauft worden an Fehrbach. Hat Ihnen das Ihre Mutter erzählt? Ja, ich habe, glaube ich, damals auch noch den kleinen Vertrag gefunden. Ja, aber ich meine, hat Ihnen das Ihre Mutter erzählt, ganz abgesehen von dem Vertrag, den Sie da gesehen oder gefunden haben? Ja, sicher. Zwangsläufig, ich finde den Zettel da, den Wisch, mit dem Vertrag und frage, was ist das jetzt hier? Das hat sie Ihnen noch etwas über den Kaufpreis gesagt? Ich weiß nicht genau, was der Fehrbach dafür bezahlt hat. Ich glaube, 1500 Mark, ich weiß nicht genau. Dann eine andere Frage, haben Sie das Haus in Pöcking mit Ihrer Mutter mal besichtigt? Nein. Aber das haben Sie mal gesagt vor der Polizei? Ja. Sie haben das mehrmals gesagt. Warum haben Sie das? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja nun, da können Sie ja nicht nun irgendwie konfus gewesen sein oder irgendeiner. Das kann ja nicht irgendeine. Wann habe ich das ausgesagt? Also am 8.11. haben Sie es jedenfalls ausgesagt und haben es dann auch beim Ermittlungsrichter wiederholt. Warum? Weil am 8.11. war dieser Tag, wo ich. Das hat aber nun an sich mit der Geschichte nichts zu tun. Das hatte mit der Geschichte ja nichts zu tun, mit der Mordgeschichte. Ich weiß es nicht, warum ich dem gesagt habe. Ihre Mutter konnte ja auch unschuldig sein, ohne in dem Haus zu gehen. Eben. Ich weiß es nicht, warum. Ja, vielleicht wollte ich mich wichtig machen oder sonst was machen. Herr Hilz von der Heide Ihnen hier auch wieder gesagt. Ja, warst du schon mal im Pöcking? War deine Mutter schon mal im Pöcking? Sag ich, nein, an sich nicht. Wir waren nicht da gewesen. Warum haben Sie dann einen bestimmten Teil davon gesagt? Sie haben auch hier sogar über ein Detail angegeben. Sie haben, wie gesagt, das war, als Frau Floh beim Friseur war. Herr Braun wollte unbedingt haben, dass Sie... ja, wenn wir schon mal rausgehen, bitte? Dann kann Frau Kloh nicht anwesend sein. Das wollte Herr Dr. Braun, sollte nicht anwesend sein, das weiß ich. Ja. Sicher, die musste irgendwo sein. Gut, Friseur ist dann... Gut, Entschuldigung, oder nicht? Ja, aber... Nein, mir fällt es eben auch wieder hier dieser Detailreichtum auf, die ganzen Aussagen kennzeichnen. Und Detailreichtum ist immer für jeden, das weiß jeder Vernehmungsbeamte, ein Zeichen für eine gewisse Wahrscheinlichkeit eben, der Aussage. Das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Ich wollte sie ja bekräftigen. Ich wollte ja, dass sie glaubhaft wurde. Sie wollten, dass sie das glaubhaft wurde. Sie ja. wollten es. In dem Moment, als ich das sagte, wollte ich das. Ja, wollte ich eben, weil ich verwirrt war. Weil sie verwirrt war. Sie wollten es also, weil sie verwirrt war. Herr Fräulein Kosse, Sie waren am 23. November des vergangenen Jahres zusammen mit Richter Dr. Kühlmann bei mir, als die Aussage vom Ermittlungsrichter schon gemacht war. Ob Sie sich an das Datum erinnern, 23. Ich weiß nicht, November? Ich kann mich an das Datum nicht genau erinnern. Ja, jedenfalls nach Ihrer Aussage das bei dem Ermittlungsrichter. Ja, und damals... Es muss am 23. gewesen sein. Nun, das Datum, der genaue Tag spielt keine Rolle. Warum haben Sie denn an diesem Tag mir nicht erzählt, dass Ihre Aussage falsch ist? Da war doch Ihr Anwalt dabei. Ich habe mich abgekapselt überhaupt. Ja, Ihre Aussageverweigerung lag bereits bei den Akten. Ich konnte keine Worte nicht mehr hören. Ja, Ihre Aussageverweigerung lag bereits bei den Akten. Ich komme so raus. Ich habe Ihnen die Formalien des Protokolls doch vorgehalten, nicht wahr? Die Formalien des Protokolls habe ich Ihnen doch vorgehalten, in Gegenwart Ihres Anwalts. Ja, Sie haben mich gefragt, ob ich damals... Die Formalien habe ich Formalien, ja, also dass ich, ob ich wusste, nicht, dass ich als Tochter der Zeugen, der Angeklagten nicht auszusagen brauchte und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, die hat mir damals alles da vorgelesen, ja, das stimmt schon, ja, ich habe immer ja gesagt. Ja, da hätten Sie doch mir leicht sagen können, dass Ihre ganze Aussage falsch ist. Ja, sicher hätte ich Ihnen das leicht sagen können, aber ich dachte eben auch schon damals zu diesem Zeitpunkt, dachte ich eben, dass der richtige Zeitpunkt die heutige Verhandlung ist. Ja, Sie wissen doch genau nicht, weil ich habe sie zu diesem Tag hereinbestellt, zusammen mit Ihrem Anwalt, weil ich die Sache nur mit Ihrem Anwalt besprechen wollte, ob Sie sich psychologisch untersuchen lassen. Ja, das kann ich sagen. Und habe Ihnen in diesem Zusammenhang auch erklärt, es wäre an sich für mich sehr wesentlich, ein solches Gutachten zu besitzen. Ja, ich habe es abgelehnt. Ja, später, an dem Tag natürlich nicht. Nein, weil Kügelmann wollte sich die Sache überlegen. Warum haben Sie es abgelehnt, Freund Possi, wenn Sie sich selbst in einem damals in einem seelischen Ausnahmezustand befindlichen, wäre doch also eine psychiatrische oder psychologische Untersuchung sehr zweckmäßig gewesen? Sicher, natürlich. Das habe ich mir dann später auch gedacht und bin dann von mir aus zu einem Psychiater in Behandlung gegangen. Das war im März. Ja, aber in diesem Zusammenhang wäre es doch sehr zweckmäßig gewesen, wenn Sie damals mir schon angegeben hätten, meine Aussage war falsch. Ja, es wäre, wenn ich das heute bedenke, bestimmt sehr zweckmäßig gewesen. Aber ich hatte mich darin verbohrt, es am heutigen Tage richtig zu stellen. Aber damals war doch nicht die Rede davon, vom heutigen Tag, vom Verhandlungstag. Sondern da wollten Sie die Aussage verweigern, denn die schriftliche Erklärung lag bereits bei den Akten. Ja, sicher. Ich habe nur deswegen damals diesen Brief da abgegeben, weil ich endlich Ruhe haben wollte vor den Polizeibeamten, die ja nun fast täglich zu mir kamen und die mich natürlich auch ziemlich nervig runtergemacht haben. Ja, also ich habe sie ja niemals vernommen in der Sache, nicht? Und wenn sie mit ihrem Anwalt bei mir erscheinen, so bestand auch gar kein Grund zur Nervosität. Nein. Ja, also die Zeugin bleibt darauf bestehen, sie habe es für zweckmäßig gehalten, diese Version, die sie der Polizei und dem Ermittlungsrichter gegenüber gegeben habe, so lange aufrecht zu erhalten, bis sie in der Hauptverhandlung als Zeugin vernommen werde. Ja, so habe ich Sie doch verstanden. Ja. Nun wussten Sie ja gar nicht, wann diese Hauptverhandlung stattfinden würde. Dass wir diese Hauptverhandlung bereits in diesem Frühjahr schon machen konnten, dass wir also schon in diesem Frühjahr verhandeln konnten, ist an sich eine ungewöhnliche, günstige Konstellation, die ich jetzt nicht näher einzugehen brauche, zurückzuführen. Es hätte also auch sein können, dass sie erst im Herbst hätte stattfinden können. Dann hätten sie wohl bis zum Herbst gespielt. Ich habe damit gerechnet, dass es im Frühjahr ist. Ich kenne ja natürlich nicht. Sehen Sie, da haben Sie mehr. Nicht, ich da weiß, waren Sie klüger wie. Nicht. Da waren ich Sie klüger nicht. Wie. Ich kenne mich nicht aus, wann ein Prozess ist, wenn eine Verhaftung zu wollen da ist. Umso mehr möchte man meinen, wenn man sich nicht ein halbes Jahr lang umso genug. Mehr möchte man meinen, wenn man sich nicht auskennt, wenn also alles ungewiss ist, dass man dann diese Ungewissheit, die zu Lasten des liebsten Menschen geht, den man hat, möglichst schnell zeigt. Meine Mutter wusste sowieso, dass ich eine derartige Aussage konnte sich denken. Ich glaube bestimmt, dass sie es gewusst hat, dass ich eine derartige Aussage jetzt heute mache. Noch eine Frage. Nein. Herr Nebenjäger? Ja, Frau Rekord, ich möchte zunächst mal relativ genau wissen, wie lange der Verwirrungszustand bei Ihnen angedauert hat. Wann etwa er aufgetreten ist und wann er wieder abgeklungen ist. Der Höhepunkt war an diesem Tag. Wann er angefangen hat und aufgehört hat, das kann ich heute nicht sagen. Ja, das kann man doch ungefähr wissen. Sie werden doch dann sicher auch so in anderen Dingen erzählt haben. Nicht nur in dieser, nicht im Ermittlungsverfahren. Ich meine, wir waren nicht zusammen. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich bin an die ganze Zeit sowieso ziemlich verletzt. Meine Herren, passen Sie bitte im Moment auf. Ich würde vorschlagen, dass wir die Fragen dann stellen, wenn die Angeklagten wieder da sind. Ja. Dass wir jetzt also zunächst die Vernehmung vorläufig einmal abschließen. Dem Ton. Band, man Gelegenheit geben, jetzt das Band zurückzuspulen und dass dann jetzt die